Abschnitt 3 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Das Signalement. Vor uns steht eine keineswegs unsympathische Erscheinung. Äußerlich betrachtet ein schlichter Mann aus dem Volke. Freundlich blickend und gefällig, zuvorkommend, auffallend gepflegt, sauber und tipptopp. Er ist gut mittelgroß, breit und wohlgebaut, hat ein zwar derbes, grobes, aber gleichsam wie blank gescheuertes, klares und offenes Vollmondgesicht mit frischen Farben und kleinen, neugierigen und fröhlichen Tieräuglein. Sein Schädel ist rund, zeigt breite, fliehende Stirn, schmales Mittelhaupt und eine steile Linie des Hinterhauptes. Die Ohren sind nicht groß, liegen ein wenig unterhalb der Augenhöhe und stehen vom Kopfe ab. Auch die Nase ist nicht groß und so wenig auffallend wie das ganze Antlitz. Im Profil nicht unedel, sieht sie doch von vorn betrachtet etwas knollig aus, ist an der Wurzel breit und hat starke, witternde Flügel. Der Mund ist klein, frech und dicklippig. Die Zunge, in der Erregung vorschnellend und die Lippen netzend, ist auffallend fleischig. Die Zähne sind weiß, stark, scharf und gesund. Das Kinn tritt energisch vor. Die Oberlippe schmückt ein kleines englisches Bärtchen, die vollen Wangen sind sauber rasiert. Sein bräunliches Haupthaar, glatt anliegend und links gescheitelt, ist nicht eben voll. Das zwischen braun und grau schillernde Auge ist kalt und seelenlos, aber gerissen und verschlagen und meistens in Bewegung. Der Blick ist suchend, nach außen gekehrt, aber vergletschert zu unnahbarer Verschlossenheit, sobald die hysterisch auf- und abflutende Stimmung auf Peinliches festgelegt wird. Merkwürdig aber ist folgender Gegensatz. Diese Physiognomie ist auffallend gebunden, ungelöst und wie eingespunden im Fasse ihres Ich. Zugleich aber gibt sich der Mann unerträglich geschwätzig, mitteilungsbedürftig und überbeweglich. Er redet fortwährend auf sein Gegenüber ein. Dabei fuchtelt er mit seinen weißen, weichlichen Händen und den langen Fingern, an denen er in der Nervosität unaufhörlich zerrt und zupft. An der linken Hand fehlt ihm ein Fingerglied. Er gibt an, dass es bei einer Schlägerei ihm abgebissen worden sei. Auch sein Rumpf ist gut entwickelt. Der Nacken ist stark und gemein, Brust und Rücken zeigen wie das Gesäß rundliche weibische Fettpolster. Der Leib ist zwar derb, aber hat etwas vom Weibe. Das Geschlechtsglied ist stark. Die Schambehaarung verläuft nicht im spitzen Winkel zum Nabel, sondern im flachen Bogen oberhalb des Schambeines. Die plumpen Füße haben flache Sohlen. Die Stimme, breiig, schleimig und nah am Diskant, erinnert an das Organ alter Frauen. Der ganze Habitus ist androgyn. Man möchte sagen, nicht männlich, nicht weiblich, nicht kindlich, aber männisch, weibisch und kindisch zugleich. Am auffallendsten an dem Mann, leider von den Sachverständigen nicht studiert und nicht einmal beachtet, sind die vielen Automatismen und Stereotypien. Klammer auf. Als Automatismen bezeichne ich solche Ausdrucksbewegungen, die unwillkürlich wiederkehren, als Stereotypien solche, die allmählich zur Gewohnheit geworden sind, Klammer zu. Automatisch sind zum Beispiel gewisse Bewegungen. Eine Art Tapperigkeit oder Tatteligkeit des Ganges, sodann, besonders wenn man ihn lobt oder in Verlegenheit bringt, eine fast kokette Schwänzelei mit Gesäß und Unterkörper. Ferner, sobald er müde wird, beginnt er automatisch mit der linken Hand an eine bestimmte Stelle des rechten Mittelhauptes zu greifen, als wenn sich dort ein kranker Fleck befände. Wenn er den Faden verliert, denn er muss wie Sternes Korporal Trim alle Sachen ganz von vorn erzählen, macht er eine typische Leckbewegung mit der fleischigen Zunge. Stereotyp ist an ihm jenes ewige Zerren an den Fingern, das Benetzen der Lippen, das Einkneifen der Augenlider, sobald er eine Verteidigungshaltung annimmt. Auch sind alle seine Reden übervoll von stereotypen Redensarten. Nöch? Nöch wahr? Och. Och nö. Und so weiter und so weiter. Ach, Unsinn. Er spricht übrigens auffallend hannoveranisch. Bestimmte Lieblingsvorstellungen kehren immer wieder. Zum Beispiel, dass alle Jungens in ihn verliebt seien, dass nicht er hinter Knaben, sondern dass die Knaben alle hinter ihm her seien, dass auch die Frauen, die er im Übrigen tief verachtet und gleichsam als Nebenbuhlerinnen empfindet, gern mit ihm possieren möchten. Obwohl er nicht den mindesten Sinn hat für fremde Rechte und überhaupt keine sozialen, sympathetischen, altruistischen, aus Mitleid fließenden Gefühle hegt, ist er doch durchaus gesellig. Die beiden tiefsten Gefühle seiner Natur sind das Bedürfnis nach Wollust und das Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Und sie sind so aneinander gefesselt, wie im Mahabharata der Menschenfresser Hidimba, der Dämon der Blutgier, gebunden ist an seine Schwester Hidimba, die Göttin der zärtlichen Schönheit. Er möchte geliebt, ja, er möchte gerne bewundert sein und steckt voll von Beachtungs- und Beeinträchtigungsideen, wobei er mault und schmollt wie ein dummes, störrisches Kind, das sich immer benachteiligt wähnt. Er liebt weibliche Arbeiten, backt, kocht und stopft Strümpfe, raucht aber dabei schwere Zigarren. Immerhin gehört er zum Typus des Weibmannes, der sogenannten Tante. Seine Lieblingsgenüsse sind Bohnenkaffee, starke Zigarren und Harzkäse. Im Allgemeinen erscheint er wie ein gar nicht bösartiges, ganz im Augenblick lebendes, völlig eigenbezügliches und durchaus triebhaftes Tier. Renommistisch, aber leicht lenkbar. Jede Vorstellung, die man ihm eingibt, hat die Strebung für sein Bewusstsein, sofort Wirklichkeit zu werden. Eben darum ist er vollkommen außerstande, abstrakte, das heißt unbildliche Vorstellungen festzuhalten. Man könnte in dieser Hinsicht sagen, dass sein Verstand weit schlechter entwickelt ist als seine Vernunft. Dieser Kurzschluss zwischen Vorstellung und Wirklichkeit ist so unmittelbar, dass, wenn er zum Beispiel vom Köpfen, geköpft werden, spricht, er bildhaft den Gang zum Schafott und das Fallen des Fallmessers dem Besucher vorahmt. Wenn er erzählt, wie er die Leichen zerstückelte, so ahmt er mit den Händen die Schnitte nach. Steigert er sich in Sentimentales hinein, Klammer auf, ich will auf dem Klagesmarkt hingerichtet werden, auf meinem Grabe steht der Spruch, hier ruht der Massenmörder Hamann, an meinem Geburtstage kommt Hans und legt einen Kranz nieder, Klammer zu, dann kommen ihm sogleich Tränen ins Auge. Berichtet er von Geschlechtlichem, dann greift er, selbst im Gerichtssaal, automatisch in die Geschlechtsgegend. Er ist ein Stück Natur, ohne Logik und ohne Moral, aber auch ohne logische und moralische Heuchelei. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.